Mein Leben besteht zu einem Großteil aus immer wiederkehrenden Dingen. Wenn ich die Muster meines Tuns fühle, anstatt mein Wahrnehmungsfeld auf das einzuschränken, was direkt vor meiner Nase ist, denn Jetztheit ist nicht eng, sondern weit, Achtsamkeit und Gewahrsein, wird mein Leben ein zusammenhängendes Ganzes. Und das Energieniveau ist dann ein ganz anderes als zu Zeiten, wo mein Leben eine bloße Aneinanderreihung ungefühlter Zombie-Aktionen ist. Unser Leben erhält also Auftrieb, wenn wir die kleinen Tätigkeiten unseres Lebens fühlen, unser Herz hineinlegen und die Muster fühlen, die sie in unserem Leben bilden. Dann werden uns Muster fühlbar, die über unsere kleine Welt hinausreichen und eine viel größere Welt berühren, eine heilige Welt, in der Götter und Dralas sind. Durch dieses Verbundensein mit den Mustern der größeren Welt erschließt sich uns ein ganzer Ozean der Energie. Es ist ganz einfach. Aber wir müssen dazu aufhören, uns gegen den Gewahrsein-Fühlen-Energie-Ozean, zu dem wir gehören, abzugrenzen. Wir müssen den Widerstand aufgeben, dürfen uns nicht mehr angstvoll abwenden. Wenn wir in diesen Ozean hineinspringen und unsere Zugehörigkeit fühlen, kann es zu einem spielerischen Austausch kommen. Unser Ringen um dies oder das lässt nach, und es ist, wie wenn ein Krampf sich löst. Die Dinge kommen zu uns, und wir gehen auf sie ein, anstatt bloß zu reagieren. Geschmeidig drehen wir uns im Spiel der Kräfte, federnd biegen wir uns zurück und vor, gebend und empfangend. Innerlich lachend spüren wir den Unterschied zu unserer gewohnten ernsthaften Wohlanständigkeit, und wir sehen immer deutlicher, dass die Dinge zur rechten Zeit geschehen. Ich sage nicht, dass man dann immer nur glücklich ist und seinen Spaß hat. Du kannst dann auch bedrückt sein. Aber wenn du zulässt, dass du es wirklich fühlst und schmeckst, dass du dich darauf einlässt, wirst du sogar in dieser Stimmung Energie und Weisheit finden. Du empfindest sie als Teil des Spiels, Teil des größeren Bildes. Durch Einstimmung auf den Ozean der Energie und die Drala-Muster unserer persönlichen und der gemeinschaftlichen Welt können wir in unserer Kultur tiefgreifende Veränderungen bewirken. Wir sind zwar ohnehin in die größere Welt und die Drala-Welten eingebunden, aber wenn wir uns dagegen so wehren, wie es in unserer Kultur heute der Fall ist, werden wir uns weiterhin abgeschnitten und allein im Universum fühlen. Und wir werden weiterhin deprimiert sein und uns hilflos fühlen. Es gibt so viel Leiden in unserer Welt, überall. Und wir müssen versuchen zu helfen. Aber es muss Hilfe sein, die wirklich hilft. Denn so sehr wir uns auch gesellschaftlich oder politisch engagieren mögen, so eifrig wir uns auch spiritueller Praxis widmen mögen, in dem Gedanken, dass wir uns selbst und anderen helfen, solange wir uns doch noch, und sei es unbewusst, als Bewohner einer toten Welt erleben, werden wir die allgemeine Depression nur vertiefen. Unser Handeln wird, ohne dass wir es wollen, nur den Fortbestand, ja die Ausbreitung der toten Welt bewirken. Und sie ist ja der eigentliche Grund der Depression. Jetzt habe ich erst einmal genug von neuen Visionen gehört. Wann kommen wir denn mal praktisch zur Sache, sagen viele. Aber das ist eine Frage der Prioritäten. Wenn du deine Art zu sehen nicht grundsätzlich änderst, werden neue Maßnahmen überhaupt nichts bewirken. Ist es jedoch einmal zu dieser Änderung gekommen, ergeben sich auch praktische Lösungen quasi von selbst. Wir erschaffen unsere Welt miteinander. Wir sind Holons in der Gesellschaft. Und diese ist ein Holon in der Welt. Doch die Gesellschaft befindet sich zurzeit in einem bedrohlichen Verwahrlosungszustand. Als vereinzelte Wesen, als Individuen werden wir nicht überleben. Individualismus gehört zur toten Welt. Aber wenn wir uns auf die verzauberte Welt einstimmen und anderen dabei helfen, sich auch einzustimmen, wird unser Handeln ganz natürlich unserer Vision folgen und so wirklich zu einer Verbesserung der Gesellschaft beitragen. Und diese wird dann nicht nur für Menschen gut sein, sondern auch für Hunde und Bäume und Dralas.